und innere Befindlichkeiten anbetrifft. Also davon hängt auch sein Spiel komplett ab. Es war auch eine Spannung zwischen uns da. Also wir waren im Prinzip, Peter und Wolbert und ich waren eigentlich die beiden Spannungspole bei Kran, würde ich auf jeden Fall so sagen. Auf jeden Fall. Und es gibt natürlich Energie. Also manchmal dachte ich einfach, der Kerl bringt mich um den Verstand, also mit seiner Launenhaftigkeit. Das ist irre. Mit dem will ich nie mehr spielen. Nach dem Konzert, wir haben gespielt. Wie Asterix und Obelix, ne? So dieser versöhnliche Blick und tja, leider geil. Es waren aber nicht nur die Intensität und die Virtuosität der Improvisationen, die bei Kran beeindruckten. Was die Gruppe von fast allen deutschen Bands der Zeit unterschied, war der ganz besondere, oft atemberaubende Groove, den Kran an den Tag legten. Es ist wie Liebe und Sex, es sind einfach nicht übertragbare Dinge. Das geht nur zwischen den Leuten, die es machen. Und das ist bei Kran genauso. Also wenn ich mit einem anderen Schlagzeuger schon die gleichen Stücke spiele, passiert was komplett anderes. Wenn Jan das spielt, hat es diesen ureigenen Groove. Das ist halt ein ganz, der spielt so musikalisch, er spielt nicht so patternmäßig, er spielt musikalisch Schlagzeug, melodisch fast. So richtig in seinem Element war auf dem Kran-Live-Album auch Helmut Hattler, dessen sagenhaftes Bass-Solo in Nam Nam einem Naturereignis gleichkam. Hattlers Bass-Solo wurde in den 70er Jahren zur Spezialität von Kran, zum unverzichtbaren Bestandteil ihrer Live-Shows, zum Szeneknüller. Hattler wurde als bester und schnellster Bassist Deutschlands gepriesen und erhob den Rockbass in den Stand eines Melodie- und Soloinstruments. Wie ist er damals eigentlich auf die Idee zu seinem Solo gekommen? Ja, das hatte auch unmittelbar mit der Band zu tun. Ich hatte halt oft das Gefühl, Jan zum Beispiel weiß gar nicht, wann jetzt ein Übergang kommt von einem Part zum anderen. Also der hat super gespielt und wenn er das Stück tausendmal gespielt hatte, dann wusste er auch, wie das Stück geht, aber vorher wusste er es eigentlich nicht. Sozusagen habe ich ihm die Cues, wenn man das sagt, also die Übergangsvorbereitungssignale gegeben. Ich habe dann 16 Takte schon angefangen, irgendwie auffällig zu spielen, damit er mitkriegt, ah, da war doch was. Okay, und dann muss ich es einfach relativ lang machen, Aufgänge machen und rumrappeln, damit er dann wirklich zu dem Augenblick dann auch wirklich wieder bei sich war und den Übergang geschafft hat. Also so hatte ich das Gefühl jedenfalls, dass ich das machen muss. Oft war die Band dann halt auch wirklich abhängig von der Resonanz des Publikums oder vom Sound, dass es Konzerte gab, wo eigentlich gar nicht dieses Aufbäumen nicht mehr passiert ist. Und dann habe ich dann Bass-Solo gespielt, wo dann irgendwie einfach relativ grelle Signale für den mittelmäßig musikalischen Zuhörer abgelassen habe und danach war gute Stimmung und danach hat die Band dann gut gespielt. Also so habe ich dann einfach im Prinzip oft so Maßnahmen ergriffen, um in der Band was zu bewegen, was nach außen hin dann so aussah, als ob ich exponiert Bass spielen wollte. Das war eigentlich gar nicht mein Wunsch, das war eher so Mittel zum Zweck. Also es war immer so viel Druck und Energie da, dass man eigentlich immer um sein Leben gespielt hat, auf jeden Fall. Weil Musik war jetzt nicht nur ein Mittel, um Geld zu verdienen, sondern es war wirklich Ausdruck des eigenen Lebens, der eigenen Situation, in der man sich innerhalb der Gesellschaft befindet. Und deshalb war es ja auch ein Kampf, weil die Lebenssituation war ja auch im Prinzip eine Art tägliches Aufbäumen, täglicher Kampf. Und das finde ich halt schon gut, wenn man so ein Medium hat wie Musik, um sich über dieses Medium halt auch so auszudrücken, dass es dann auch als Kampf verstanden wird oder als Befreiungsschlag oder als, weiß ich nicht, auf jeden Fall als Aufbäumen. Die Jahre 1974 und 1975 standen für Kran im Zeichen ausgedehnter Konzertreisen. Tourneen durch Deutschland, England, Frankreich und Dänemark führten zu mindestens 150 Auftritten im Jahr. Wer Kran in dieser Zeit live erlebt hatte, wollte sie fortan nicht mehr verpassen. Die Gruppe spielte auf fast jedem Rockfestival oder Open Air und erzielte mit ihren Alben 5- bis 6-stellige Verkaufszahlen. Mitte der 70er Jahre waren Kran die Band schlechthin. Die Definition guter deutscher Rockmusik. Technisch versiert, verspielt, anspruchsvoll, melodisch, entspannt, witzig, unkommerziell und absolut unpeinlich. Eine Band für Durchblicker und Schöngeister, wie Helmut Hattler heute selbst sagt. Diesem Ruf wurden Kran auch mit dem Album Let It Out von 1975 gerecht, auf dem Keyboarder Ingo Bischoff die Band als fünfter Mann verstärkte und für neue Klangfarben und rhythmische Kicks sorgte. Auf Let It Out hatten Kran auch zum wiederholten Male mit dem legendären Conny Plank zusammengearbeitet, einem Toningenieur und Produzenten mit unschätzbaren Verdiensten um die progressive deutsche Rockmusik. Helmut Hattler über Conny Plank. Es waren ganz unterschiedliche Bands, die er produziert hat, ob es Kraftwerk war oder Kran, das waren wirklich Welten im Prinzip. Er hat einfach was gespürt, so Velvet Underground war für ihn so mit das Genialste, was es auf dem Planeten gab und